Band 2, Kapitel 15 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 15. Merkwürdige Menschen, ich muss es immer wieder sagen, sind es, diese Germanen. Es ist nicht klug, aus ihnen zu werden. Oft meine ich fast, es stecke etwas Zukunftsvolles in ihnen. Denn es ist doch nicht bloß bärenhafte Kraft und tolldreister Mut. Es ist auch eine sonderbare Art von Klugheit und Findigkeit in ihnen, was mich oft ebenso überrascht, als finge ein edles Ross, ein kluger Jagdhund, plötzlich zu reden an. Es könnte einem Römer zuweilen bange werden, wenn wirklich diese ungezählten Waldmenschen sich einmal zu etwas anderem erheben würden als zum Raufen, ersten Ranges, Saufen, ebenso, Singen, greulich wie Geheul der Wölfe. Aber bald beruhige ich mich wieder. Sie bringen es nie und nimmer zu etwas anderem als zu jenen beiden Dingen, die sie allerdings unübertrefflich leisten. Kinder sind es. Kinder von 7 Schuh mit den Kräften von Giganten. Aber Kinder. Vorab unfähig für alle Zukunft jedes methodischen Denkens, jeder Philosophie. Hahaha, ein philosophierender Germane. Das ist ein Gedanke, wie wenn ein Auerstier auf Lerchenflügeln zur Sonne fliegen sollte. Nun habe ich sie also wirklich mit Augen sehen müssen, die römische Schmach. Nein, eine Schande nur des Konstantius, an die ich immer noch nicht hatte glauben wollen. Knodoma und seine Raubbrüder schicken mir in der Urschrift die Briefe des Imperators, in denen er ihnen als seinen Bundesgenossen im Kampfe gegen Decentius feierlich mit dem Siegel des Reiches alles Land auf dem linken Rheinufer abtritt, das sie zu besetzen vermögen würden. Darauf gestützt verlangen sie von mir Räumung des ganzen, von mir wiedergewonnenen Gebiets und Rückzug bis hinter die Seine. Nicht mehr Rom sei, sie seien rechtmäßige, durch Vertrag anerkannte Herren des ganzen linken Rheinufers. Andernfalls Krieg bis zur Vernichtung. Ich bat die Gesandten, diese Barbaren sprechen Latein, mir die 3 Briefe, die sie mir vorgelesen, in die Hand zu geben. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Als ich es aber nun las, dadurch zuckte mich Zorn, Scham und, von den Göttern gesandt, ein Blitz der Klugheit zugleich. Ich zerriss alle 3, die gefährlichen Beweismittel ihres Rechts und unserer Schande. Hei, fuhren sie auf, die Ungetüme des Schwarzwalds. Einer riss das Kurzschwert heraus und brüllte, »Du brichst das Recht der Völker!« »Ihr seid keine Völker, Räuberhorden seid ihr«, entgegnete ich. Er hätte mich um ein kleines erschlagen, aber meine Wachen entwaffneten den Wilden und seine 2 Genossen. Ich behalte sie gefangen, wenigstens bis nach der Schlacht. Sie sollen nicht den ihrigen die Schwäche meiner Scharen, die sie gesehen, verraten. Nach meinem Sieg mögen sie laufen. Es ist wieder das Völkerrecht, es ist wahr, aber der große Julius tat anderen Germanen dasselbe. Lies nur nach im Gallischen Krieg, Buch 4, 13 stets, mit gutem Erfolg. Allein auch um Zeit zu gewinnen, um den Angriff der Barbaren hinauszuzögern, behielt ich die Gesandten zurück. Denn jetzt ist mir jeder Tag, ja jede Stunde des Aufschubes Gewinn. Es gilt, die noch ganz ungenügenden Befestigungen dieses Kastells zu vervollständigen, unserer einzigen Zuflucht im Fall eines Unglücks. Und ich halte sie auch wirklich nur für Räuber, nicht für einen kriegführenden Staat. Die Germanen sind, ich schrieb es schon, des Staates unfähig, zu unserem Glück. O all ihr Götter, welcher Donnerschlag, welches Unglück! Mein letzter Bote floh zurück, die anderen sind gefangen. Barbatius' Heer steht nicht mehr im Feld. Er hat sich am Gallischen Wall nördlich von Colmar überfallen und schlagen und weit bis über Augst hinausjagen lassen. Gepäck, Lasttiere, Trossknechte, viele 1000 Krieger sind verloren. Und die römische Ehre! Und was hat er zuletzt getan? Die immer noch 20.000 Mann, die ihm geblieben, hat er um den Genfer See herum in die Winterquartiere verteilt, bei dieser Augusthitze. Er selbst eilte zum Imperator, mich der Unfähigkeit des tolldreisten Wagemuts zu zeihen, meine Abberufung zu verlangen. Was nun tun? Mich in diesem engen, schlecht neu gepflegten Nest einschließen, hier von den Barbaren mich belagern lassen? Unmöglich. Kein Entsatz ist zu hoffen. Wenn nicht dem Sturmangriff, erliege ich dem Hunger. Zurückgehen? Wie weit? Wohin? Nach Reims im Norden? Nach Troyes im Süden? Es ist überall dasselbe. Überall werde ich von Übermacht belagert und ehe Entsatz kommt, von Konstantius, durch Schwert oder Mangel bezwungen. und einstweilen all das Land wieder aufgeben, das ich schon zurückgewonnen hatte, die verzweifelnden Provinzialen abermals den Barbaren überlassen? Jede Hoffnung, die ich in ihnen entfacht, auf Rettung, auf die Wiedererhebung Roms auslöschen auf immerdar? Aber andererseits mit 13.000 bunt zusammengewürfelten Truppen eine fast dreifache Übermacht der gefürchteten Barbaren im freien Feld aufsuchen? Falle ich, fällt Gallien. Es ist die schwerste Wahl meines Lebens. Damals, im Mailand, hieß es nur, soll Julian Cäsar werden oder sterben. Jetzt heißt es, soll Gallien gerettet oder verloren sein. Das kann nur ich allein entscheiden. Auch Jovians Rat mag ich nicht hören. Aus den Tiefen meiner eigenen Brust muss ich diese Entscheidung schöpfen. Es ist sternenklare Nacht. Allein, schweigend, will ich hinauswandeln vor die Tore. Schaut auf mich herab, o ihr Sterne, die ihr selbst ja leuchtende Götter seid. Hört mein Flehen, mein brünstiges Gebet, o all ihr anderen Götter. Ich kann euch nicht Opfer schlachten, nicht Altäre kränzen. Arm, hilflos, verlassen stehe ich hier und rufe eure Gnade an. Erleuchtet mich, schickt mir in dieser Nacht ein Zeichen, ein Traumgesicht. Tut es um des Reiches willen, nicht für mich. Obzwar ich glaube, ich fühle es mit glühender Inbrunst, nie hat noch auf Erden eine Seele so fromm zu dem Göttlichen emporgeschaut wie ich. Höret mich, helfet mir, erleuchtet mich, gnädige Götter. Ende von Band 2, Kapitel 15.